Guten Tag. Hallo Lukas, willkommen bei mir zu Hause. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sitzen bei dir oben unterm Dach. Im Laocoon von Kabeln. Wir haben einen Lenovo, einen Mac, einen Scoopy, eine Tastatur und ein R8 Zoom verbraten. In nur einer Stunde. In nur einer Stunde haben wir diese Technik hier eingerichtet bekommen. Du siehst cool aus mit deinem Kopfhörer. Danke. Wir machen das jetzt regelmäßig hier, ne? Ja, ja. Können, wenn es funktioniert, ne? Wenn es funktioniert, ja. Es gibt mir ein bisschen das Gefühl, dass du sowieso nicht zuhörst, wenn du diesen Ohrenschutz aufhast, wenn wir reden. Ich kann den auch abnehmen. Ach, die Hörerinnen und Hörer werden sich schon ein Beispiel an dir nehmen. Lucky und Fred. Herzlich willkommen bei diesem kleinen, freundlichen Podcast namens Lucky und Fred. Ich bin Lucky, Lukas Heinzer. Ich bin Fred, Friedrich Wilhelm Küppersbusch. Wir sind natürlich insgeheim Truckfahrer. Genau, Teddybär 1,4. Und Rubber Duck. Ich dachte immer, warum gibt es so verdammt viel Fetischisten unter LKW-Fahrern? Aber es hat irgendeine andere Bedeutung, ne? Dass die sich immer Gummiente nennen. Ich habe keine Ahnung, ich bin schon wieder völlig raus. Horst und Chantal. Aber wir dachten, es wäre schöner, Lucky und Fred zu heißen. Ja. I'm afraid, sagt man ja so auf Englisch. Sie jetzt auch. Sport. Friedrich, guckst du eigentlich diese Olympischen Winterspiele? 0, hopp, hopp, hopp. Hat es was damit zu tun, dass sie dieses Jahr in Russland stattfinden oder dass es Wintersport ist? Wintersport an sich lehne ich ab. Willkommen im Club. Aus religiösen Gründen. Ich empfinde jetzt galoppierende Vollverlanzung. Also wenn einem Sachen so massiv aus jeder Türritze entgegenquellen und jeder Pizzabäcker noch versucht, irgendwie die Sochi Stagione einem anzuschwindeln. Nee, also das ist schon so ein automatischer Reflex. So ähnlich wie wenn man jetzt in Berlin ist und Filmfestspiele und es geht gar nichts anderes mehr. Sprichst du da aus eigener leidvoller Erfahrung? Naja, wenn die Modewoche in Berlin ist, dann sitzen im Flugzeug von Düsseldorf aus lauter so Bulimie-Barbies, die alle sehr aufgeregt sind und alle seit 4 Jahren nichts mehr gegessen haben und auch so aussehen. Und wenn diese Berlinale ist, dann nörgeln halt die Taxifahrer immer schon eigentlich vorm Losfahren los, dass es ja Shuttle-Dienste gibt und das ist, das ist so eine Sache mit der Berlinale, ja. Und nein, der Berliner nörgelt immer. Ja, gerade Berliner Taxifahrer, also insofern. Ja, ich glaube, daraus besteht die Taxiprüfung in Berlin. Sie sagen, Lichterfelde weiß ich nicht, aber das ist ja schon mal wieder typisch, wa? Und dann geht's runter. Dann sagen, ja gut, Sie kriegen einen Taxischein. Andere Frage vorher noch, hast du das Dschungelcamp geguckt? Scheiße, läuft ja gut. Nee, auch nicht. Du? Natürlich. Du magst das. Ich mag das. Ich habe ja letztes Jahr fast das Grimme-Institut zerstört, indem ich mit anderen Kollegen gemeinsam das Dschungelcamp für den Adolf-Grimme-Preis nominiert habe. Kam nicht gut an. Ja, es hat schon eine Wirkung gehabt, glaube ich. Es gibt seitdem diese Dreifältigkeit der Dschungeldeutung, nämlich White Trash, das ist einfach der letzte Dreck. Dann, naja, das ist zeitgemäße Unterhaltung. Also als vor 30 Jahren bei Wetten, dass jemand einen Bierkasten auf den Fuß fiel, hätte man ja auch sagen können, für damalige Verhältnisse sehr zizensisch. Und die dritte Lesart ist die ihr gestiftet hat, nämlich nein, das ist in Wirklichkeit hinter der Fassade einer geschmacklosen Kirmesshow, ist das ätzende Gesellschaftskritik. Das habt ihr gesetzt mit dieser Nominierung. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch ganz große Unterhaltung, weil da gehen irgendwelche, naja, jetzt nicht im eigentlichen Sinne Prominenten, aber schon halt Leute mit Fernseherfahrung, Schauspieler, gehen da rein und sagen sich, so, jetzt machen wir mal irgendwie hier, zeige ich mal 2 Wochen lang, wie ich wirklich bin, beziehungsweise wie ich wirklich gesehen werden möchte. Ach so. Und dieses Rollenspielen geht natürlich so exakt 24 Stunden gut und dann brechen alle Fassaden ab und alle Dämme und dann sieht man da die hässliche Fratze von Winfried Glatzeder. Ja. Ich hab immer noch so einen ganz blöden Affekt, Kaspar hinter dir, das Krokodil. Also dass die Leute nicht wirklich begriffen haben, was sie da machen und dass man die vor sich selber schützen möchte. Kann ich verstehen, bei jeder Castingshow und allem, was in diese Richtung geht, bei Reality-Formaten jeder Art, aber in dem Fall finde ich wirklich, weil es eben Leute sind, die zumindest schon mal eine Castingshow durchgemacht haben, die auf dem roten Teppich sind, die natürlich sehr häufig auch scheiße beraten sind, wo Managements hinterstecken, denen man auch nicht im Hellen begegnen möchte, geschweige denn im Dunkeln. Aber ich glaube halt schon, die wissen schon ein Stück weit zumindest, was sie da tun. Also ich finde, Ruth-Maria Kubitschek hat dann gesagt, ich male ja auch. Barbara Rütting hat ökologisch wertvolles Brot gebacken und das sind mir alles heiltherapeutisch sympathischere Lösungen für ich habe gerade kein Engagement, als was Mathieu Carrière. Was Mathieu Carrière oder Glatzeder. Nee, ich komme da nicht. Deine Begründung kann man auch auf Gladiatoren anwenden. Sag ich jetzt mal richtig böse, richtig harsch. Die wissen auch, was sie da machen, wenn der Löwe stärker ist als sie. Ja. Innenpolitik. Dann erzähl mir doch was über Joachim Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, da kann ich direkt einfach einen dicken Strahl kotzen. Ich habe inzwischen einen offenen Brief von, Wehner nannte ihn Hodentöter, Jürgen Todenhöfer, gelesen, in dem er, und seitdem bin ich endlich nicht mehr alleine, Gauck rüdest zur Ordnung ruft. Also, ich bin nicht alleine mit der Kritik, dass das beste Deutschland, das wir je hatten, hat Gauck gesagt. Und das ist wie so eine Geheimdienstnachricht, die sich bei Lektüre selbst vernichtet. Ein Bundespräsident, der sagt, das ist das beste Deutschland ever, beweist damit, dass es noch nicht das beste Deutschland ever ist. Denn ein bestes Deutschland ever hätte einen Bundespräsidenten, der die Geschichte kennt und der ein bisschen Respekt und Schamgefühl hat und einfach mal die Fresse hält. Statt noch zudem eine solche Prahlerei zu benutzen, um darzulegen, was einen seiner Vorgänger den Job gekostet hat. Eben. Also als Köhler. Wo ist der Unterschied? Erklär es mir. Köhler ist die Berliner Gerüchteküche. Sagt, der Köhler kam von seinem Afghanistan-Flug nach Hause, gab dieses unselige Interview, in dem er sagte, was Gauck nur psalmenhafter pomadisiert, nämlich wir haben da überall wirtschaftliche Interessen und deswegen führen wir Kriege. Tatsächlich aber schlug er auf dem Rückflug, also Köhler jetzt von Afghanistan, die Zeitung auf und sah, dass er ein Gesetz bereits unterschrieben habe zum ESF, zum Europäischen Rettungsfonds, von dem er, stillgelegter Sparkassenpräsident, dachte, das werde ich niemals unterschreiben. Da werde ich der Merkel sagen, das geht so gegen meine Überzeugung, das mache ich nicht mit. Und er fühlte sich Köhler so, sah sich so überfahren, dass er dann die aufschwemmende Debatte über seine Äußerungen zur Kriegsführung als willkommene Einladung, die Brocken hinzuschmeißen, genommen hat. Aber wir Politik-Endverbraucher haben nur den äußeren Teil gehört. Köhler sagt, ja, Afghanistan, da sind wir wegen unserer Weltmachtinteressen als Mittelmacht, wegen unserer wirtschaftlichen Interesse, Handelswege, Ölpipeline, und haben gesagt, also, wir sind doch da praktisch der bewaffnete Arm des Deutschen Roten Kreuzes. Wir haben doch keine bösen Interessen, wir sind doch lieb mit der Wumme unterm Arm. Köhler ist zurückgetreten und Gauck wird bejubelt, der geföhnte Dompfaff, um es freundlich zu sagen. Was machen wir jetzt mit diesem Bundespräsidenten? Ich finde ihn den schlechtesten aller Zeiten. Will was heißen nach Christian Wulff? Ja, auch, man hat ja, es gibt ja noch Vinylschallplatten mit den schlimmsten Witzen von Heinrich Lübcke. Liebe Zuhörerinnen, liebe Neger und was ja übrigens, also wie du sicher weißt, was also erfunden ist, eine Legende. Also es gibt tatsächlich einen Audiomitschnitt, wie er eine Rede hält und sagt, und deshalb freue ich mich heute hier in, und dann kommt Gestotter und Pause und dann ruft es aus dem Publikum, Helmstedt! Und dann sagt Lübcke, ach so, ja, Helmstedt. Also er war schon ein bisschen tüdelig, aber ich habe ja natürlich lieber einen Tüdeligen oder wie eben Hodentöter nun in seinem offenen Brief an den Bundespräsidenten schreibt, er hat da wirklich lieber einen, der integrieren will, auch wenn Christian Wulff ein bisschen die Mittel fehlten, glaubwürdig jetzt eine Integrationsfigur zu geben, als einen, der seinen ganzen Pfarrerhormonhaushalt ins Mikrofon kippt, um damit klarzumachen, dass wir kriegerisch sein sollen. Natürlich haben wir weltweit Verantwortung, nämlich weltweit die Fresse halten und fragen, können wir helfen? Möglichst unbewaffnet. Also Gauck ist für mich fertig. Ich meine, es macht die Sache vielleicht nicht glaubwürdiger, weil ich den von vornherein nicht geschätzt habe, weil ich mir da auch eine Frau hätte vorstellen können, weil. Aber nee, das hat alle meine Vorurteile bestätigt. Geld und Finanzen. Fehlt es uns an Vorbildern in diesem Land, jetzt wo Alice Schwarzer auch noch weg ist? Ja, ich finde, es sind Glaskinnwochen. Also es sind Leute, die unglaublich gut austeilen können. Ich nehme Alice Schwarzer, auch die Frau Lanz vom ZDF mit rein. Und die Petiteure, die ihren Petitessen. Also Leute, die eine Petition ins Internet stellen und sagen, der soll seinen Job verlieren. Die sollten schon auch kein Glaskinn haben, wenn es dann eine öffentliche Debatte gibt. Die öffentliche Debatte war teilweise, Stefan Niggemeier hat ja schön und viel darüber geschrieben, dass so das etablierte Fernsehkritik-Lobbytum jetzt seine Rechte gegen hergelaufene Petition aus dem Internet verteidigt und auf einmal Markus Lanz gut findet, weil das Internet oder eine Community dort Markus Lanz schlecht findet. Da ist viel Kritikwürdiges dran. Ich habe dann schließlich gelesen, die Begründung, mit der die Urheberin der Petition die vom Netz genommen hat, und das war auch Glaskinn. Also sie fordert da öffentlich Unterschriften ein, dass jemand seinen Job verlieren soll. Von mir aus kann man das auch begründen, wenn man das Interview Lanz-Jörges Wagenknecht nochmal guckt. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich finde die Petition nicht gut. Und das findet sie dann unverschämt und eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit und was alles. Das ist genau diese Art ja, Glaskinn-Wochen, weswegen ich die so taufen möchte, wie bei Frau Schwarzer, deren Lebenswerk anderen in die Eier treten ist. Und nun kommt mal eine Situation, wo man vielleicht den Mund halten, vielleicht ein bisschen Reue zeigen sollte, wo es noch viel mehr Beschuldigungen von ihr hagelt. Also da das nochmal auch zum Dschungel, ob die Leute, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, wirklich wissen, was sie da tun, ich bezweifle es nach wie vor. Stimmt, Alice Schwarzer wäre tatsächlich ein Beispiel dafür, dass sie es nicht weiß. Also eigentlich hast du doch gerade gedacht, stimmt, Alice Schwarzer würde ich gerne mal im Dschungel sehen. Ja, das auch. Ich nicht. Ich würde es ja nicht gucken. Lustigerweise, also jetzt schlägt natürlich die große Stunde der Rache von Jörg Kachelmann, den sie ja harsch angegangen hat als Bild-Gerichtsreportage-Praktikantin. Und jetzt dreht Kachelmann auf und ist aber dabei auch wieder ganz erschütternd unsouverän und teilt aus auf eine Art und Weise, die halt unter jede Gürtellinie geht. Und da muss ich dir jetzt recht geben, tatsächlich, man sieht diese Leute, die ja beide große Medienerfahrung haben und denkt so, oh Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann tun sie es trotzdem. Also womöglich ist tatsächlich der in den Medien vorkommende Prominente tatsächlich doch total hilflos und weiß nicht, was er da tut. Citacuisses Philosophus Mansisses. Ich glaube, sagt immer der Schwarze im Mastkorb des Piratenschiffs bei Asterix. Wenn du geschwiegen hättest, würden wir dich noch für einen Philosophen, für einen Denker halten. Das wäre das Mittel der Wahl, glaube ich, jetzt gewesen. Still genießen, ein Gentleman genießt ja. Und schweigt für Kachelmann. Auf der Homepage von Emma und von Alice Schwarzer stand noch am Tag ihrer Erklärung zu ihrer Steuerkriminalität andere Artikel, die immer die Hookline hatten, das Private ist politisch. Also dafür steht ja auch Frau Schwarzers ganzes Lebenswerk, wer im Bett oben liegt, übt auch eine Machtposition aus und da reiht sich dann Pornofotografie und Prostitution und Abtreibung und alle ihre Themen hinterher, um dann in diesem Moment zu sagen, wie das Private ist politisch, das ist doch meine Privatsache. Also was vielleicht an ihrem Steuerverbrechen politisch sein mag, das finde ich auch diskussionswürdig. Da würde ich mich auch über einen Beitrag von Herrn Kachelmann freuen, wobei ich in seiner Situation, es ist schon sehr verlockend zu sagen, da hält man einfach mal den Mund und genießt. Was mich auch nochmal irritiert hat, war, es gab ja dann in den letzten Jahren diese große Diskussion von Alice Schwarzer immer wieder, die Fördergelder für ihr Frauenarchiv haben wollte. Und es ging dann, glaube ich, am Schluss um so Summen von 70.000 Euro im Jahr oder sowas. Ja, nee, das waren schon, also sie sagt, sie braucht 250.000 Euro im Jahr, um dieses Archiv zu betreiben. Da haben dann Journalisten gesagt, ich würde das gerne mal einsehen, das Archiv, das aus meinen Steuermitteln finanziert ist. Da hieß es dann, ja, weil wir die Mittel nicht so bekommen, wie wir sie haben wollen, haben wir gerade keinen, der Ihnen das Archiv zeigen kann. Also da ist umstritten, wie öffentlich dieses Ereignis ist. In diesem ehemaligen Bein, jetzt Frauenturm in Köln, sitzt auch die Emma-Redaktion, sitzt auch das persönliche Büro von Frau Schwarzer und hatte sich zuletzt Rot-Grün unbeliebt gemacht, weil sie diese Fördermittel zusammengestrichen haben. Sie gesagt haben, sie stecken wir lieber in Frauenhäuser überall in Nordrhein-Westfalen. Und da ist dann Christina Schröder, also eine Christdemokratin, eingesprungen, nachdem auch Jürgen Rittgers, christdemokratischer Ministerpräsident, zuletzt diese Höchstsummen ausgeschüttet hatte. Und also die 70.000, die zuletzt geflossen sind, waren nur der Rest. Und ein Schuft, der Schlechtes dabei denkt, je bedeutender der christdemokratische Finanzierungsanteil wurde und je mehr die Grünen Finanzierungsmittel gestrichen haben, desto mehr wurden die Grünen in den Kampagnen von Frau Schwarzer zur Zuhälterpartei. Also das ist richtig Pech für Frau Schwarzer, dass jetzt böse Leute denken könnten, naja, wenn die Grünen keine Kohle mehr rausrücken, kriegen sie halt auf die Fresse. Bis zu dem Punkt, wo Frau Schwarzer dann gesagt hat, eigentlich wollten die Kölner Grünen diesen Turm haben. Also ich als Frau möchte so ein Pimmelsymbol wie diesen Turm gar nicht haben. Was mir ja dann nochmal vor Augen geführt wurde in dieser ganzen Geschichte ist, was die Schweiz eigentlich für ein Schurkenstaat ist. Du meinst wegen DJ Bobo? Ja, und wegen Steuer und hier am Wochenende, wo die nochmal gezeigt haben, was für eine gute Idee es ist, die Bevölkerung über irgendwelche politischen Themen zu lassen. Ich meine, das ist schon das Mutterland der Basisdemokratie und man könnte jetzt so relaxed FAZ-konservativ sagen, ja, mach doch mal mehr Volksabstimmungen in Deutschland, mach doch mal mehr direkte Demokratie. Ich habe da Angst vor. Ja, also es hat ja auch immer geheißen, wenn wir hier mehr Basisdemokratie haben, haben wir morgen die Todesstrafe. Da glaube ich auch noch nicht so richtig dran. Also die Bild-Zeitung wird auf so eine Kampagne einsteigen und ein paar ganz schlimme Sittlichkeitsverbrecher präsentieren. Die Schweiz lebt mit dieser Isolierung. Da gab es 92 einen Volksentscheid, dass sie nicht in die EU wollen oder damals noch Wirtschaftsgemeinschaft Europäische. Da gab es vor 3 Jahren einen Volksentscheid, die Ausschaffungsinitiative. Das war so Roland Koch zum Gesetz geronnen, kriminelle Ausländer raus. Bei der Schweiz muss man beachten, dass es ein paar urbane Quartiere gibt und ansonsten wirklich bäuerliches Land. Und sie zerfällt nochmal in die französische Schweiz, die übrigens für Europa und für Zuwanderung gestimmt hat, mehrheitlich in ihren Kantonen. Und jetzt wird es besonders sexy, die deutschsprachige Schweiz hat besonders gegen Zuwanderung gesprochen und meint damit nicht selten Alice Schwarzer und Michael Schumacher und Superreiche, die da Steuern sparen, die also nicht zahlen oder ganz wenig. Und sie meint natürlich auch Studenten, die im Tessin der Wohnbevölkerung die Studentenjobs wegnimmt. Also die Deutschschweizer haben Ausländerfeindlichkeit gegen Deutsche. Super. Finde ich okay. Kann ich teilen. Ich mache mich da jetzt wahrscheinlich hier sehr unpopulär mit, aber für mich endet Deutschland ja sowieso südlich von Bonn. Ja, dein Mann ist Konrad Adenauer, der, als er das Gefühl hatte, er kriegt das mit dieser Bundesrepublik nicht hin, gesagt hat, er stellt sich mit den Franzosen und mit den Amis gut und macht eine Rheinrepublik. Wäre mein Traum. Absolut, ne? Also es gab auch noch eine Rheinlandpartei, die das bis in die 90er Jahre verfochten hat. Ja, das wäre schon gemütlich geworden. Und ich meine, wir wären immer noch größer als Holland. Also das Ruhrgebiet ist größer, also bevölkerungsstärker an Nordrhein-Westfalen als Holland. Ja, und also für mich endet halt wirklich Deutschland so ungefähr auf der Höhe von Koblenz. Mhm. Da ist es dann noch nicht mehr schön. Also landschaftlich ja, aber städtebaulich. Also und Bayern, also schon aus fußballästhetischen Gründen, oder aus Gerechtigkeitsgründen im Fußball, finde ich, sollte Bayern nicht Teil Deutschlands und der Bundesliga sein? Bayern kenne ich nicht. Da weiß ich nichts drüber. Ich weiß, dass die Bayern keine Winterolympiade wollten, genau wie ich. Ja. Und dass dadurch auch Horst Seehofer in den internationalen Tyrannencharts deutlich hinter Putin zurückgefallen ist. Also sonst, ich sah die immer gleich auf, also von ihrem Demokratieverständnis her. Das ist auch, glaube ich, ganz ähnlich. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er keine Winterspiele. Ich habe sowieso das Gefühl, dass... Aber was, wenn Bayern alle Schwulen rausschmeißt, mit wem will der FC Bayern dann spielen? Da muss man auch mal drüber nachdenken, ne? Also vielleicht hat Seehofer da einfach ein Problem. Ich glaube ja, dass das Höhenluft den Menschen nicht bekommt. Also das sieht man daran, dass die Leute, die da unten in den Bergen leben, merkwürdig sind. Jetzt die Schweizer und... Schweizer, Österreicher, ja. Bayern. Ja. Da ist mir eigentlich schon das Sauerland verdächtig. Ja. Sauerlandgruppe. Um nur ein Beispiel zu nennen. Das ist also. Ja. Wie sind wir da drauf gekommen? Ach so, die Schweiz. Ja. Schurkenstaat der Schweiz. Ich bin dann Handelsembargos. Dann sollen sie halt sich abschotten und nicht mehr unsere Multimillionäre absaugen. Der Initiator dieser Initiative, der Herr Blocher von seiner Schweizer Volkspartei, ist Milliardär. Verdient sich dumm und dusselig in der Schweiz und hat darin Berlusconi nicht unähnlich, sich Politik zum Gegenstand zu machen, damit er auch reich bleibt. Also da kann man ja immer wieder nur sagen, Frau Merkels Sex ist einfach das zu sein, was sie ist. Weder traut man ihr zu, dass sie sich heimlich das Konto voll macht, noch scheint sie das wirklich zu interessieren. Ich glaube, dass die einfach nur Kanzlerin sein will. Wie altmodisch. Automobiles. Bist du eigentlich im ADAC? Nein. Du vertraust auf dein schwedisches Automobil, dass das standhaft bleibt. Ich wäre beinahe aus ideologischen Gründen mal dem, ich glaube, ACE, das ist der Autoclub der Gewerkschaften, beigetreten. Der ACE ist allerdings auch vom ADAC so niedergeflücht, dass wenn man den ACE anruft, kommt der gelbe Engel vom ADAC und macht sich noch schnell einen ACE-Aufkleber drauf und sagt, wir haben einen Deal mit denen. Also der ACE bezahlt Geld an den ADAC, um diese Dienste auszuüben, diesen Service anzubieten. ADAC ist im Grunde ein Monopolist jetzt, ja. Bist du überrascht von diesen ganzen Enthüllungen? Ach, nee. Ist so ein bisschen wie Siemens, ne? So ein Staat im Staat. Ja, wir haben uns ja auch damit befasst, dass der ADAC gesagt hat, er hat das Mandat der Bürger gegen die Maut zu fechten. Das war ja so ein Video auf der Homepage vom ADAC und das hat auch schon so ein sachbayerisches Demokratieverständnis, in dem man sagt, wir sind der dickste Eber im Schweinestall und die brauchen gar nicht zu wählen. Das ist eh schon klar, dass wir recht haben und die können mich mal, ja. Für mich ist der ADAC ja quasi das deutsche Äquivalent zur NRA, also zur National Rifles Association. Ja. Weil, also auch jedes Mal, wenn in den USA ein Amoklauf stattgefunden hat und dann die konservativen Amerikaner sagen, aber wir brauchen unsere Waffen, um uns zu verteidigen, wenn Leute mal einen Amoklauf machen, was in sich eine gewisse Logik hat, leider in der weltweiten Überprüfbarkeit dann doch scheitert als Gedanke. Jedes Mal dann sagen ja dann die Deutschen sehr engagiert, diese blöden Amerikaner immer mit ihren Schusswaffen. Und jedes Mal, wenn in Deutschland versucht wird, ein Thema wie Tempolimit auf Autobahnen anzugehen, dann sagen die Deutschen, nein, freie Fahrt für freie Bürger. Insofern, das Auto ist die Schusswaffe des Deutschen. Ja. Daraus folgt, der ADAC ist die NRA Brilliant. Deutschlands. Ja. Und ich glaube auch, dass die Politiker dieses Thema ADAC, also man könnte sagen, das ist einfach so ein Verein und es ging am Anfang, ging es um die Abstimmung bei einer Leserwahl. Ich möchte jetzt hier keine unhaltbaren Vorwürfe in alle Richtungen ausstreuen, aber ich glaube, wenn man irgendwo hingeht und zu so einer Leserwahl, sagen wir bei Musikmagazinen oder sowas, wenn man das alles mal unter notarieller Aufsicht nochmal durchzählen würde, man würde ein paar interessante Abweichungen finden. Natürlich. Also wir als international erfolgreiche Plattenproduzenten wissen ja, dass früher die Charts so entstanden sind, dass Media Control die Plattenhändler gefragt hat, was soll denn Nummer 1 sein? Und da hat der Plattenhändler ins Regal geguckt und gesagt, ich habe irrtümlich von der neuen Tina Turner oder Grönemeyer LP, weil das ein No-Brainer ist, 10.000 Stück geordert. Dummerweise kauft die keine Sau. Also tippe ich die jetzt auf Nummer 1. Weil dann lesen alle die Media-Control-Charts, kommen in den Laden und kaufen mir den Schrott ab. So wurden die Charts gemacht, wusste ja auch jeder. Und beim ADAC, die eine Achse ist sicherlich, die Politiker gibt es nicht. Ich denke aber, dass viele Politiker wissen, das sind 19 Millionen Mitglieder und wenn ihr die verärgern willst, sag mal was. Und das andere ist, dass der ADAC natürlich in einer Wohlfühlkoalition mit dieser mächtigen Industrie lebt. So. Michael Moore müsste mal was über den deutschen Fetisch Auto machen. Die Amerikaner staunen ja genauso, dass wir kein Tempolimit haben, wie wir über deren Waffenfreizügigkeit. Und dann glaube ich, dass diese ganzen ADAC-Enthüllungen, die jetzt so schleichend kommen und wahrscheinlich wird man irgendwann auch noch irgendwo ein Bobbycar finden, ja. Die kommen natürlich auch von Zeitungsverlagen, die Zeitschriften rausgeben, die sich mit Automobilen beschäftigen. Ach so. Also ich glaube, das ist in beide Richtungen. Die Politiker freuen sich ein bisschen, dass der ADAC an dass die mal einen über den Deckel kriegen, genau. Weil man vor denen immer kuschen muss. Ja, und die Medien freuen sich, weil ein Konkurrent von Latz bekommt. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, das ist wahrscheinlich der größte Prügelknabe ever. Wenn es den Richtchen trifft, also ja, ich habe da auch nichts gegen. Du fährst ja nur so spärlich Auto mit so einem ganz alten Auto, ne? Ja, 12 Jahre ist der. Ja, da bist du nicht wirklich ADAC-Zielgruppe. Ja, dann schon Pannenhelfer-Zielgruppe eher. Also. Ah ja, okay. Und lassen die dich immer liegen, weil du nicht Mitglied bist? Ich glaube, meine Oma ist sogar Mitglied. Das ist ja das Auto von meiner Oma. Ah, okay. Das ich fahre. Du tust dann so, als wärst du deine Oma. Genau, das klappt auch immer ganz gut. Kann ich mir vorstellen. Letztes Jahr in Holland auf dem Weg zum Strand ist uns der Reifen geplatzt. Das war blöd. Vor allen Dingen, weil ich mit meinen Ärmchen natürlich so Radmuttern überhaupt nicht lösen kann. Musste treten. Es hat auch nicht funktioniert. Ja. Aber es kam dann ein sehr muskulöser Holländer vorbei, der uns geholfen hat. Also, ich dachte, du hättest dich dann vom ADAC-Krankenhubschrauber Christoph 3 ausfliegen lassen. Genau. Scheiß auf das Auto, ich muss hier raus. Innenpolitik. Ronald Pufalla geht zur Deutschen Bahn. Ja, wobei das jetzt noch gepuffert wird, ne? Und ein bisschen länger dauern soll. Und Eckhard von Kläden geht zu Mercedes-Benz. Eckhard von Klädens Bruder ist schon bei der Bild-Zeitung. Also dieses Sortiment gut genährter End-40er. Das kann ja auch sonst. Die haben ja nichts gelernt. Sag mir, was ich falsch gemacht habe. Ich bin 52 und bei keinem Konzern tätig. Also Helmut Linzen kriegt selbst noch 650.000 Euro für seine Tätigkeit in der, was ist das, RAG-Stiftung? Ja, stimmt. Die wollen den gerne behalten. Ja. Für ein Linzengericht. Schreien wir raus. Tja, ich weiß gar nicht, was sich jetzt zum Beispiel die Bahn noch davon verspricht, wenn es so eine beschädigte Personalie ist. Auch bei der Klädennummer habe ich gedacht, also Mercedes ist ja immer, je grausamer die Geschäfte sein mögen, desto mehr weißer Kragen, Etipetete versuchen die aufzutreten. Und wenn man jetzt da jemanden als Repräsentanten in die Politik hat, von dem alle sagen, na, das roch doch alles sehr nach Korruption und Patronage, lieber Herr von Kläden, wie Sie an den Job gekommen sind, wie der dann da noch Repräsentant sein möchte. Wenn das funktioniert, lässt es einen Rückschluss zu darauf, wie dieses Lobbygeschäft geht. Nämlich, das ist mir da völlig egal, wer mir die Kohle in den Anzug steckt, Hauptsache, er steckt sie. Ja. Schäbig. Ich glaube ja, dass man eine Mitte finden könnte zwischen diesem Petitionismus, der am Beispiel Lanz aufgeflackert ist, und den sinkenden Wahlbeteiligungen, nämlich dass man den Bürgern vielleicht alle 2-3 Jahre 20 Sachfragen vorlegt. Die Leute gehen nicht zur Wahl, machen aber mit Begeisterung den Wahlomaten. Ja. Weil sie im Wahlomaten nicht gefragt werden, für welche Partei oder für welche Persönlichkeit bist du, sondern was sind denn deine Punkte, deine Sachfragen? Und das würde ich inzwischen auch lieber entscheiden, zumal die Parteien sich nicht mehr so richtig groß unterscheiden. Das stimmt, aber dass ja. Ich sage, wer immer in diesen Bundestag kommt, ich will, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden und welche Regierungskonstellation es immer wird. Ich will, dass Herr Gauck in frei laufender Bodenhaltung den Mund halten muss und dass wir alle Auslandseinsätze beenden, also Kriegseinsätze in Wirklichkeit. Das würde ich lieber ankreuzen, da würde ich auch hingehen. Und das wäre so eine Mischung aus Wahl und Petition und Wahlomat und zeitgemäßer als. Man muss ja auch zugeben, Wahlen wurden erfunden, als man nichts anders konnte. Ja. Heute kann man ja anders. Das stimmt. Und die Leute lieben das, online irgendwo drauf zu klicken. Ja, gut, da muss man schon die Hemden. Also ich glaube schon, dass man sich unter Klarnamen. Ja. Okay. Süße Schlampe 13 ist für Merkel. Ja, zählt. Zu guter Letzt. Ich habe noch keinen Namen für das Jahr. Ist ja auch im Februar noch nicht so schlimm. Ich glaube ja, dass die jetzt unglaublich lange verhandelt haben da mit Koalitionsvertrag und dann musste die SPD das noch Mitglieder befragen und dann mussten sie nach Meseburg, um rauszufinden, ob sie das denn jetzt auch und wie sie das jetzt und so. Und Frau Merkel ist Grundlinienspielerin. Die geht eh nicht ans Netz und spielt aggressiv Bälle. Also sie sagt, wir haben ein geiles Programm und in dem Programm steht eine große Idee und das machen wir jetzt offensiv. Sondern sie sagt, ja, quatscht ihr mal über eure Programme und eure tollen Ideen. Und ich warte, was der Gegner, sprich das Weltgeschehen, mir an Bällen reinhaut und dresche die von der Grundlinie aus weg. Sie ist eine ganz andere Spielerin. Das heißt, alles, was jetzt an Vorbereitung und Planung und Zielen und Projekten vereinbart wurde, das ist tatsächlich fürs Regierungshandeln bei einer solchen Regierung nachrangig. Ja, die deutsche Politik ist abhängig von den tektonischen Bewegungen im Westpazifik. Exzellenter Satz. Das können wir so als Teaser auch rausgeben. Ja. Also werden die Leute steil gehen und sagen, boah, den Podcast mit dem Tekt, da muss ich hören. Friedrich. Lukas. Vielen Dank. Lucky. Fred. Jetzt gehen wir wieder auf die Überholspur und im Monat sind wir wieder hier. Am Autobahnrastplatz der guten Laune und so weiter, da fällt uns noch was ein. Ja. Okay. Das schneiden wir so. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.